Die Identitären sind eine relativ junge Strömung der Rechten. Können Sie kurz Ihre Geschichte skizzieren? Die Identitären, so wie wir sie heute kennen, haben sich 2012 in Frankreich gegründet. Es war einfach die Jugendorganisation einer rechtsextremen Partei, die regional erfolgreich ist, haben sich überlegt, wie sie sich einfach neu aufstellen können, wie sie auch einen Strategiewandel vornehmen können und sind dann erschienen in diesem Schwarz-Gelb mit diesem Symbol auf der Bildfläche. Und das Erste, was sie gemacht haben, war, dass sie eine sich im Bau befindliche Moschee besetzt haben. Die sind darauf geklettert, haben das Transparent runtergehängt, Fotos gemacht, auf Facebook gestellt und schon ist es hunderte Male geteilt worden. Das ist die Blaupause eigentlich für jede Aktion, die sie danach gemacht haben. Die identitäre Bewegung steht ein für den sogenannten Ethnopluralismus, das heißt, andere Kulturen werden nicht abgewertet, sondern eigentlich als gleichwertig akzeptiert. Jedoch habe jede Kultur ihren angestammten Platz und sollte am besten auch dort bleiben, wo sie herkommt. Martin Sellner, ein führender österreichischer Aktivist, sagte sogar, wir sind Vertreter einer echten Vielfalt. Das ist ja eigentlich ein ganz geschickter Schachzug, denn dem Vorwurf, dass sie rassistisch seien, kann man so den Wind aus den Segeln nehmen. Warum gehören sie trotzdem in die rechte Ecke? Ethnopluralismus ist eine strategische Neuerung innerhalb der neuen Rechten und genau wie gerade beschrieben, klingt das viel besser als der alte biologistische Rassismus. Aber wenn man sich das einmal durchdenkt, dann ist es eigentlich gar nicht so weit davon entfernt. Denn sie sagen, jede Kultur gehört dorthin, wo sie hingehört. Und Konflikte entstehen, wenn sich die vermischen. Das heißt, da ist sehr wohl ein Biologismus dahinter, denn jemand gehört an einen bestimmten Flecken Erde, ist eigentlich ein Blut- und Bodendenken. Dann dieses Nicht-Vermischen, dieses Reinhalten von Kulturen, von Bevölkerungen, ist auch sehr problematisch und rassistisch. Und was ist denn eigentlich mit Kulturen, so wie Sie das sagen, die keinen Flecken Erde haben. Was ist, das kennen wir auch schon sehr lange, da ist ein Antiziganismus, ein Antisemitismus dahinter. Ich erinnere an Anfang des 20. Jahrhunderts, als man auch von heimatlosen Kulturen gesprochen hat. Also man muss es ein bisschen dekonstruieren, aber der Ethnopluralismus ist nicht so weit weg vom alten biologistischen Rassismus. Aber es braucht sehr viel Erklärung, bis man das dekonstruiert hat. Und damit sind sie sehr wohl rassistisch, also und gerade bei den Identitären ist es ja gar nicht haltbar, dass sie andere Kulturen als gleichwertig sehen. Da ist ein ganz starker antimuslimischer Rassismus dahinter, das sieht man bei jedem einzelnen ihrer Posts. Und so sind sie sehr wohl im rechtsextremen Eck. Nicht nur aufgrund ihrer Ideologie, vor allem auch, aber selbst wenn man sich anschaut, wo die Leute herkommen, dann sieht man sehr wohl, dass es da ganz starke Verbindungen bis in den Neonazismus hinein gibt. Und können Sie mir sagen, wer denn die erklärten Feinde der identitären Bewegung sind? Das größte Feindbild im Moment ist ganz klar der Islam, unter Anführungszeichen, den Sie als einen Gesamtblock sehen, wo es ein Ziel gibt, nämlich Europa zu vernichten, so wie Sie das sagen. Und deswegen sehen Sie sich auch als die Verteidiger Europas an. Also da wird eine Dichotomie aufgebaut, Islam gegen Europa, die nur auf eine Zuspitzung, auf eine rassistische hinläuft und wo einfach ein Wir gegen Sie aufgebaut wird. Das kennen wir aus allen Teilen des Rechtsextremismus. Und das zweite Feindbild ist der Feminismus, kennen wir auch aus vielen Teilen des Rechtsextremismus. Dem wird vorgeworfen, die Familie zu zerstören, dem wird vorgeworfen, dass es in Europa keine Kinder mehr gibt. Das ist klassisch Rechtsextremismus. Und natürlich Linke, die akkordieren das alles im Hintergrund. Die bösen Feministinnen, die bösen Antirassistinnen werden alle von den Linken gesteuert. Also hier ist auch so eine Verschwörungstheorie oft dahinter. Wir haben schon darüber gesprochen, die identitäre Bewegung will klare Grenzen innerhalb und auch außerhalb von Europa. die einzelnen Völker der Erde sollen unter sich bleiben und sich nicht mischen. Das ist nicht sehr einfach zu vereinbaren mit der Globalisierung und auch mit freien Kapitalströmen. Was wollen denn die Identitären für eine Wirtschaftsordnung? Das ist eine sehr gute Frage, denn das, so genau werden sie eigentlich nie. Sie sagen nie, was sie eigentlich wollen. Also es ist ein autoritäres Gesellschaftssystem, aber wie das dann genau wirtschaftlich aussehen soll, bleibt im Unklaren. Ob es protektionistisch ist oder ob es ein kompletter Umbau sein soll. Sie selbst verkehren mit Leuten, die hart neoliberal sind, also dieses Spektrum gibt es auch in den neuen Rechten, genauso wie mit Leuten, die sehr verschwörungstheoretisch, protektionistisch unterwegs sind und eigentlich eine Russland-Anbindung auch wirtschaftlich suchen. Das heißt, hier gibt es nichts Eindeutiges, aber zwischen diesen beiden Polen bewegen sie sich. Die Identitären inszenieren sich auf dem Internet als sehr hippe Bewegung. Sie sagen selbst auch, sie seien die Speerspitze einer neuen patriotischen Jugendbewegung im europäischen Raum. Sie verstehen es wie kaum eine andere rechte Gruppierung, die neuen Medien geschickt einzusetzen. Sie benutzen auch eine grafisch ansprechende Aufmachung. Ihre Videos sind gut geschnitten. Sie kommen sehr hip und stylisch daher. Macht dieser Auftritt die identitäre Bewegung zu einem gefährlichen Phänomen? Genau das ist es, was sie zu einem gefährlichen Phänomen macht. Denn es ist sehr niederschwellig. Es ist sehr leicht, sich davon angesprochen zu fühlen, gerade wenn man sehr jung ist und noch nicht große politische Erfahrungen hat. Dann werden hier komplexe Inhalte sehr leicht runtergebrochen in eine Grafik und dann teilt man das einmal, weil man sich angesprochen fühlt, weil es eine leichte Erklärung ist für etwas sehr Schwieriges. Und wenn das dann auch noch mit popkulturellen Phänomenen ist, die man kennt, also bekannten Personen aus Fernsehserien oder Filmen, dann spricht das einen natürlich an, als wenn man jetzt einen 10-Seiten-Text lesen muss. Das ist auch verständlich. Und sie haben die Skills, haben sie auf jeden Fall. Also handwerklich sind sie da absolut auf einem sehr guten Stand. Sowohl was das Grafische angeht, als auch was Video angeht. Überhaupt wie die sozialen Medien funktionieren. Und sie sind damit ja auch aufgewachsen. Das sind Leute zwischen 15 und 35 Jahren, die sind mit all diesen Dingen aufgewachsen. Also Digital Natives. Und deswegen sind sie die erste rechtsextreme Organisation, die das wirklich im großen Stil ganz selbstverständlich in ihre Strategie einkorporiert. Und das ist sicher etwas auch, wo andere rechtsextreme Gruppierungen sehr neidisch darauf schauen und sich nach und nach auch eine Scheibe abschneiden. Und das ist das, was sie gefährlich macht. Denn sie bringen die Inhalte sehr soft und sehr gut aufbereitet rüber, Stück für Stück, und man merkt dann oft gar nicht gleich, welche Ideologie dahinter steckt. Die identitäre Bewegung hat vor allem in Frankreich, Deutschland und Österreich viele Anhänger und AnhängerInnen. In der Schweiz ist sie bis anhin wenig aktiv. Sehen Sie dafür eine Erklärung? Das haben wir uns auch gefragt. Wir hatten es auch in unserem Buch drinnen am Anfang, die Schweiz 2014, weil es leichte Bestrebungen gab und kleinere Aktionen. Das eine, es ist für jedes Land sicher, gibt es unterschiedliche Erklärungen. Für Österreich ist es zum Beispiel, dass sie ein Vakuum füllen. Es gab eigentlich nicht so viel Außerparlamentarisches im rechtsextremen Bereich. Es gab immer Neonazis, aber nicht etwas wirklich sehr Aktionistisches, sondern sie haben sehr ein leichtes Spiel gehabt, weil es in der rechtsextremen Szene auch dieses Bedürfnis gab. Auf einmal sind die da und machen Dinge. Da ist man sehr schnell sehr begeistert davon. In Frankreich sind sie eine Organisation von vielen. Und auch in Deutschland hat man ja gesehen, dass sie am Anfang eher sehr brachgelegen sind und ein Internetphänomen waren und erst durch Aufbauhilfe eigentlich wieder ins Rollen gekommen sind. Und mit der Schweiz kann es zum einen sein, dass die gar nicht so angebunden waren, was eigentlich unverständlich ist, weil sie geografisch eigentlich sehr gut liegen zu anderen starken identitären Gruppen. Und zum anderen speisen sich die Identitären auch sehr stark aus dieser diffusen Angst, die auch in den EU-Ländern herrscht, wo man eigentlich nicht weiß, wie es weitergeht. Überall hat man eben diesen Verdruss der etablierten Politik. EU-Entscheidungen tragen auch dazu bei. Jetzt haben wir diese CETA-Diskussion gehabt. Und das sind alles Dinge, die natürlich auch junge Menschen beschäftigen und auch mitbekommen. Und umso mehr die Zeit ins Kippen gerät und umso unklarer die Verhältnisse werden, umso einfacher wird es für Rechtsextreme mit sehr klaren, einfachen Ansagen, da auch Boden zu gewinnen. Natascha, du hältst jetzt einen Vortrag am Montag zum Thema identitäre Bewegungen. Vielleicht kannst du noch mal in 3 Sätzen zusammenfassen, was diese identitäre Bewegung speziell innerhalb der neuen Rechten auszeichnet. Sehr gerne. Innerhalb der neuen Rechten zeichnen sich die Identitären vor allem aus durch einerseits ihre Jugendlichkeit, das heißt, sie sind noch einmal jünger als die Aktivisten und Aktivistinnen der neuen Rechten. Sie sind im Altersbereich von 15 bis 35 Jahren. Dann zeichnen sie sich noch aus durch Aktionismus, etwas, was davor nicht in diesem Ausmaß gemacht wurde. Also sie tragen die Ideologie auf die Straße. Dann zeichnen sie sich noch aus durch Popkultur. Ganz selbstverständlich werden bekannte popkulturelle Phänomene verwendet für die eigene Propaganda. Und schlussendlich als 4. Merkmal eine Corporate Identity. Das heißt, man erkennt überall, egal ob jetzt in Frankreich oder in Tschechien, dass es sich um die Identitären handelt. Es ist immer dieselbe Farbgebung, immer dieselbe Schrift, immer ähnliche Slogans in verschiedenen Sprachen und immer die Formel identitäre Bewegung XY. Diese Jugendlichkeit und diese sozusagen Affinität zu Popkultur, die schlägt sich, zumindest wenn man das aus deutscher Perspektive betrachtet, ja auch ein bisschen in den Aktionen nieder und in der Medienstrategie der identitären Bewegung. Da gibt es einerseits die Besetzung des Brandenburger Tors mit den Plakaten, was so an sehr linke Muster erinnert, an linke Bildsprache auch. Mhm. Das Ganze ist aber umso auffälliger, je mehr man sozusagen in die sozialen Medien schaut. Kannst du uns zur Medienstrategie der Identitären noch ein bisschen mehr erzählen? Einerseits geht es ihnen ganz stark um Aufmerksamkeit. Also das ist eigentlich ihr Geschäft, sich bekannt zu machen und Aufmerksamkeit zu erringen. Einerseits von klassischen Medien. Also wir haben es in Österreich gesehen, wo die Identitären noch ein bisschen weiter sind als in Deutschland, dass sie belohnt werden für Aktionen, die sie machen, weil viele Medien nicht wissen, wie man mit ihnen umgehen soll. Das heißt, sie stürmen zum Beispiel eine Theatervorstellung und am nächsten Tag halten ihnen sehr renommierte Medien das Mikrofon unter die Nase und sie dürfen sich erklären. Also es findet kaum eine kritische Berichterstattung über sie statt, aber dafür dürfen sie reden. Und das ist genau das, was sie wollen, weil sie damit einen viel größeren Raum bekommen, als sie eigentlich zahlenmäßig Leute sind. Das andere ist ein Signal in die eigene Szene oder in die eigenen Szenen mit solchen Aktionen. Und auch hier sieht man, dass sie eine Scharnierfunktion oft einnehmen zwischen verschiedenen rechtsextremen Medien. Das heißt, sie arbeiten nicht nur mit etablierten Medien, sondern sie sind ganz stark an der Etablierung einer Gegenöffentlichkeit beteiligt. Wenn du jetzt sagst, die etablierten Medien wissen gar nicht so richtig, wie sie mit den Identitären umgehen sollen, bieten ihnen zu viel Spielraum, ihre eigene Message da unwidersprochen unterzubringen und gleichzeitig etablieren sie so eine Art Gegenöffentlichkeit. Was wären denn aber mögliche Strategien, sowohl von großen Zeitungen und TV-Sendern und Radiosendern, aber auch vielleicht von kleineren Medien, sich damit produktiv und kritisch auseinanderzusetzen? Einerseits ist es immer wichtig, die Opfer zu Wort kommen zu lassen. Das heißt, wenn es eine Aktion gibt, die sich dezidiert gegen Menschen gerichtet hat, und das kommt immer wieder vor, sie machen nicht nur Medienaktionen, wo sie ein Transparent irgendwo in die Höhe halten, sondern es gibt sehr wohl viele Aktionen gegen Flüchtlinge, gegen Linke und so weiter. Hier den Opfern eine Stimme zu geben, das ist ganz wichtig. Und es gab auch gute Berichte, wo die Opfer zu Wort kommen durften und sich erklären konnten. Und man merkt daran erst, wie selten das eigentlich passiert, dass es schon etwas Besonderes ist, und andererseits die kritische Auseinandersetzung, einerseits von Aktivistinnen, von antifaschistischen Aktivistinnen oder Recherchekollektiven und andererseits von WissenschaftlerInnen. Und da gibt es auch sehr, sehr viele, die sich das kritisch angeschaut haben und eine kritische Analyse bieten können. Und ich halte das auch für sehr wichtig, weil ich glaube nicht, dass es etwas bringt, sie zu verschweigen oder so zu tun, als gäbe es sie nicht. Also das Ignorieren halte ich für einen schweren Fehler. Wichtig ist einfach nur die kritische Auseinandersetzung. Du wirst in dem Vortrag auch ein bisschen darüber sprechen, wer die Vorbilder der identitären Bewegung sind. Alles, was wir jetzt besprochen haben, klingt ja ein bisschen so, das liegt natürlich am Fokus, dass sie selbst eigentlich eine unglaubliche Neuheit in ihren Auftreten und ihren Formen irgendwie propagieren und davon auch sehr zehren und sehr leben. Aber sie haben gleichzeitig auch Vorbilder, sagst du ja. Wer sind die denn? Also das ganz große Vorbild für die Identitären generell ist Casa Pound. Es war halt auch direkt beeinflusst, die Etablierung der Identitären, die in Frankreich begonnen haben, 2012. Und da, wenn man sich Casa Pound anschaut, da sieht man auch, dass es dann sehr viel abgeschaut ist und gar nicht so viel so Neues unter Anführungszeichen. Casa Pound ist eine neofaschistische Jugendorganisation aus Italien, neofaschistisch in dem Sinne, dass sie sich wirklich direkt auf Mussolini berufen. Also da braucht es nichts Zwischengeschaltetes, da gibt es die direkte Linie. Die haben sich etabliert Anfang der 2000er durch die Besetzung eines Hauses in Rom. Vorgegeben, der Grund war, dass die Mieten zu hoch sind. Und da sieht man ja auch die Übernahme linker Aktionsmuster schon da. Dieses Haus ist mittlerweile, es wurde ihnen geschenkt, gibt mittlerweile dort ihre Hauptzentrale. Und innerhalb der letzten 15 Jahre konnte Casa Pound wirklich eine neofaschistische Parallelwelt in Italien aufbauen. Also von Aufstehen und Klamotten anziehen, die einem Label von Casa Pound gehören, über in der Schule der Schülergruppe von Casa Pound angehören, bis am Nachmittag Sport betreiben mit einer Casa Pound Sportgruppe, dann in eine Bar gehen, die Casa Pound gehört, und am Abend auch noch auf ein Konzert gehen von einer Band von Casa Pound. Also man kann wirklich ein ganzes Leben bestreiten. Und das ist das, wo die Identitären gerne hin wollen. Sind sie noch lange nicht, aber da kann man gut sehen, wo sie hingehen sollen. Ist eine mögliche Gegenstrategie vielleicht auch, wenn du das gerade ansprichst, die Realität sozusagen, der identitären Bewegung, also die Aktion und die Verbreitung und die Größe der Mitgliedschaft und so weiter, mal ins Verhältnis zu setzen zu ihren Vorstellungen, zu ihren Zielen und Plänen? Denn so offensiv und aggressiv, wie sie auftreten und so präsent sie in den Medien ja sind, es sind ja doch eigentlich relativ oder erstaunlich wenige Leute für diese Menge an Kommunikation, die da einfach vonstatten geht. Auf jeden Fall. Also es ist wichtig, das immer wieder in Relation zu setzen, denn viele Facebook-Seiten kann man bald einmal haben und kann man bald einmal machen und glauben, da stehen dann unglaublich viele Menschen dahinter, wenn oft eine Person 5 Facebook-Seiten dann betreibt. Und man glaubt aber, weil alles identitäre Bewegung XY heißt, dass an jedem Flecken, der da genannt wird, 20 Menschen dahinter stehen. Das stimmt oft nicht. Andererseits muss man auch bedenken, dass sie nicht das Ziel haben, eine Massenorganisation zu sein. Auch ihre Aktionen sind nicht auf Masse ausgelegt, mit Ausnahme der Demonstrationen, die sie haben. Es reichen oft eine Handvoll Leute. Wichtig ist, dass jemand filmt und Fotos macht. Und wenn 10 Leute etwas besetzen und das wird nachher auf Facebook gestellt und es teilen nachher tausende Leute, die nicht bei den Identitären dabei sind, dann haben sie ihr Ziel auch erreicht. Würdest du das dann so verstehen, dass das gar nicht im Sinne einer Massenbewegung funktioniert, sondern im Sinne einer, verstehen die sich eher im Sinne einer Elite? Sie verstehen sich interessanterweise als beides. Also sie wollen einerseits Elite sein, das sieht man auch in einem ganzen elitären Habitus. Das rührt auch daher, dass viele männliche Aktivisten der Identitären aus Burschenschaften, Gildenschaften kommen, die ein sehr elitäres Selbstverständnis haben. Und sie sind die, die das Geheimwissen haben. Sie sind die, die die Denker der konservativen Revolution gelesen haben, etwas, was dem Mainstream verborgen ist. Also diesen Gestus haben sie auf jeden Fall. Und andererseits wollen sie dann auch für die kleinen Leute sprechen, unter Anführungszeichen, geben sich eigentlich so einen parteipolitisch-populistischen Habitus. Und das passt eigentlich nicht zusammen, aber je nach Situation bedienen sie das eine oder das andere. Also auch da vielleicht ein Anknüpfungspunkt für eine kritische Auseinandersetzung. In Ordnung, vielen Dank, Natascha Strobel.